La repetició del programa del dilluns s'emetrà els dissabtes de 10 a 12. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges, 92. Teil. Der Schriftsteller John Dos Passos in Barcelona. No pasarán. Pasaremos. Atención. Desde Barcelona y a través de los micrófonos de EAJ15 os habla Buenaventura Burrón. Atención, atención. En estos momentos históricos, en estas horas decisivas, multiplicados por el furor y el entusiasmo. Mai 1937, Barcelona. John Dos Passos fuhr am frühen Morgen des 1. Mai in einem Hispano-Suiza, den die Generalitat de Catalunya bereitgestellt hatte, vom Hotel Continental in Barcelona ab. Neben ihm saß Liston Oak, der für Propaganda zuständige Mann, der damals Coco Robles eröffnet hatte, dass sein Vater nicht mehr am Leben war. Er gab sich als John Dos Passos Sekretär aus, bis sie die Wachen an der französischen Grenze hinter sich hatten. In der Nacht zuvor, es war schon nach Mitternacht, war er vor Dos Passos Hotelzimmer aufgetaucht, leichenblass und stotternd vor Aufregung. Er sei auf der Flucht, man habe ihn bei den Sicherheitsbehörden als Trotzkisten denunziert und es stünde ihm garantiert dasselbe Schicksal bevor wie Robles. Das war keineswegs nur Paranoia. Ein paar Wochen zuvor war Oak nach Barcelona versetzt worden, wo er ein neues englischsprachiges Pressebüro einrichten sollte. Kurz nach seiner Ankunft traf er sich in einer Bar in der Nähe der Ramblas zum Mittagessen mit Andrés Nin, dem charismatischen ehemaligen Lehrer und Journalisten, jetzt Vorsitzender der PUM, der katalanischen antistalinistischen marxistischen Revolutionäre. Oak war tief beeindruckt von Nin und im Anschluss an ihre Unterredung hatte er einen Artikel verfasst, der in Kürze in Londons New Statesman and Nation erscheinen und Nins These stützen sollte, dass die Regierung den Krieg gegen Franco mit Sicherheit nicht gewinnen werde, wenn sie im Namen der Solidarität den revolutionären Geist des Jahres 1936 erstickte. Als er Nin zum ersten Mal interviewte, war eine solche Äußerung noch unproblematisch. Doch auf dem Kongress der Kommunistischen Partei in Valencia im März war die PUM dämonisiert worden. Es wurde auf ihre Auflösung gedrängt. Mittlerweile galt jeder Artikel, der die Position der PUM vertrat, bei vielen Regierungsangehörigen, mit Sicherheit aber bei den beiden Chefs, Constancia de la Mora und dem immer stärker zu den Kommunisten tendierenden Álvarez del Barrio, als subversiv. Was Oak aber richtig gefährlich werden konnte, war seine Aussage, dass die Anarchisten und die PUM davon überzeugt waren, es gebe eine Verschwörung, sie von der politischen Szene in Spanien zu entfernen, und Stalinisten in der Regierung hätten eine GPU, einen Geheimdienst, in Spanien organisiert, der unter der Kontrolle von Moskau stehe. Oak war bereits nervös wegen der Veröffentlichung des Artikels, aber richtig Angst jagte ihm dann die zufällige Begegnung mit einem russischen Agenten bei einem Spaziergang durch die Stadt ein. Er hatte den Mann, den man als George Mink kannte, in New York zum ersten Mal getroffen. Mink lud ihn auf ein paar Cocktails in sein Hotel ein. Eine Einladung, die Oak trotz seines Argwohns nicht ablehnen konnte. Bei einem Glas Scotch teilte der Agent ihm, sozusagen in einem Gespräch unter Kampfgenossen, mit: Die Kommunisten hätten nun endlich die Regierung davon überzeugt, entschlossen gegen die PUM und ihre Sympathisanten vorzugehen. Menschen würden sterben, andere Menschen würden festgenommen und eingesperrt, wenn sie Glück hatten, oder einfach erschossen. Und danach würde in Barcelona mit Sicherheit ein anderer Wind wehen. Das alles war schon beunruhigend genug, was allerdings Minks Warnung, war es eine Warnung, besonders bedrohlich machte. Mink, natürlich hieß er nicht so, war ein politischer Attentäter. John Dos Passos seinerseits hatte durchaus Gründe, Oaks Geschichte zu glauben. Seit seiner Ankunft in Spanien fiel ihm das wachsende Bedürfnis der Regierung auf, zentrale Kontrolle auszuüben. In Barcelona hatte er sofort erkannt, dass damit ein Konfrontationskurs zwischen Valencia und dem eigensinnig unabhängigen, revolutionären Katalonien eingeschlagen war. Die verschiedenen rivalisierenden Lager, die anarchistische CNT, die sozialistische UGT, die antistalinistische marxistische PUM, die kommunistische PSUC, hatten sich bereits bewaffnet. Wie hat es der Bürgermeister von Fuentidueña formuliert? Es wird in naher Zukunft zu einem Kampf kommen. Dos Passos hatte sich ebenfalls zu einem Interview mit Nin getroffen, spät abends in einem großen, nüchternen Büro, voller ausrangierter Möbel. Und zunächst hatte es den Anschein, als verharmlose Nin, der 9 Jahre in der Sowjetunion gelebt hatte und damals zum engeren Kreis um Lenin und Trotzki gehört hatte, die Vorgänge in Barcelona, die zunehmende Gewalt, die Gesetzlosigkeit. Sein Gefühl, dass sich eine Katastrophe zusammenbraute, stand in einem eklatanten Widerspruch zu der Fiesta-Stimmung, die Robert Capa und Gerda Taro vor noch nicht einmal einem Jahr so begeistert hatte. Nin fand auch, dass sich etwas geändert hatte. Die Menschen auf der Straße würden wieder Anzug und Krawatte tragen. Und er lachte und ließ seine weißen Zähne blitzen. Aber dann äußerte er seine Sorge über das Vorgehen der Regierung in Valencia, die jetzt Polizeifunktionen übernahm, und über die Barrikaden, die in den Straßen der Vororte aufgerichtet wurden, ganz so, als stünde eine bewaffnete Auseinandersetzung bevor. »Nehmen Sie sich ein Auto und fahren Sie durch die Vororte«, schlug er vor und lachte dann wieder. »Oder nein, vielleicht lassen Sie das doch besser bleiben.« Vor Nins Büro saß ein dünner, dunkelhaariger Milizionär in einem ausgebeulten, khakifarbenen Overall auf einer Bank. Als Dos Passos auf den Gang trat, sprang er auf. Eric Blair, ein junger englischer Schriftsteller, der unter dem Pseudonym George Orwell schrieb, wollte unbedingt den großen amerikanischen Romanschriftsteller und Linken kennenlernen. Den Vorgesetzten seiner Frau, der den Aufenthalt von Dos Passos in Barcelona organisierte, hatte er angefleht, ihm wenigstens ein einminütiges Interview zu gewähren. Blair hatte Glück. Dos Passos fühlte sich geschmeichelt und ließ sich neben Blair zu einem Gespräch nieder. Blair war einige Monate zuvor in die Miliz der PUM eingetreten, dann wegen Krankheit nach Barcelona zurückgekehrt und nun bemühte er sich darum, an einen Frontabschnitt versetzt zu werden, wo es mehr zu tun gab. Er war sich mit Dos Passos darin einig, dass sich die Stadt, möglicherweise sogar das ganze Land, auf unheimliche Weise verändert hatte. »Dieses verdammte Nichteinmischungskomitee ist die Wurzel alles Bösen«, sagte er. Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten weigerten sich, die Regierung zu unterstützen. Spanien hatte also nur einen einzigen Verbündeten, die Sowjetunion, und Stalin benutzte dieses Verhältnis als Druckmittel. Und nun, da die Russen in ihrem eigenen Land wie besessen die Trotzkisten eliminierten, müssen sie Trotzkisten in Spanien finden, die sie eliminieren können. Weil sie hier nun einmal keine Trotzkisten haben, schikanieren sie die unabhängigen Parteien der Arbeiterklasse, äußerte Orwell. Das perfekte Rezept für einen Sieg der Faschisten, kommentierte Dos Passos. Einen Sieg der Faschisten, wiederholte Blair alias Orwell, und es wird nicht der letzte sein. Diese beiden Gespräche mit Nin und mit Blair ließen bei Dos Passos den Verdacht aufkommen, wenn er das nicht schon vorher angenommen hatte, dass Oaks Paranoia durchaus handfeste Gründe hatte. Nachdem er also Oak erlaubt hatte, die Nacht auf dem Sofa in seinem Hotelzimmer zu verbringen, erklärte er sich auch damit einverstanden, ihm am folgenden Morgen zu helfen, das Land zu verlassen. Dos Passos wurde jetzt schon selber nervös. Sie würden doch wohl nicht ihn an der Ausreise hindern? Und beide waren erleichtert, als am Nachmittag des 1. Mai der Wagen der Generalität auf die Zollstation bei Cerber zurollte und die Grenzsoldaten sie nach dem Abstempeln der Dokumente durchwinkten. In Perpignan verabschiedeten sie sich voneinander. Dos Passos wollte sich für ein paar Tage mit seiner Frau Katie in Antibes treffen und Oak fuhr weiter nach Paris und von dort in die Vereinigten Staaten. Dos Passos sah Oak nicht wieder. 2 Tage später explodierte Barcelona. Alles begann damit, dass Barcelonas Polizeichef beschloss, die Telefonzentrale an der Plaza de Catalunya zu übernehmen, die bis dahin von der anarchistischen CNT betrieben wurde. Als er mit mehreren Wagen mit bewaffneten Sturmwachen vor dem Telefongebäude eintraf, wurde er vom Maschinengewehrfeuer der Arbeiter empfangen, die sich im Gebäude verschanzt hatten. Dann holten auf einen Schlag, wie auf ein Signal hin, sämtliche politischen Organisationen in der Innenstadt ihre versteckten Waffen hervor, und in der ganzen Stadt wurden Barrikaden hochgezogen. Ladenbesitzer ließen ihre Rollläden herunter und unbewaffnete Bürger verbarrikadierten ihre Häuser. Fast eine Woche lang wurde in den Straßen von Barcelona geschossen. Wie ein Tropengewitter, schrieb Eric Blair, der damals viele Stunden auf dem Dach des Poliorama, einem Kino gegenüber des PUM-Hauptquartiers, Wache stand. Sturmwachen, die man zu diesem Zweck von der Jarama-Front abgezogen hatte, feuerten auf die CNT und die PUM und die CNT und die PUM feuerten zurück. der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Íñigo Hidalgo de Cisneros, verlegte für den Fall, dass sie zur Wiederherstellung der Ordnung gebraucht wurden, 4 Flugzeuggeschwader auf ein nahegelegenes Flugfeld. Als der Sieg der Regierungsstreitkräfte feststand, waren 500 Menschen tot und 1000 verwundet. Nur wenige Tage später behaupteten die Kommunisten, angestachelt von Alexander Orlows NKWD-Offizieren, die Ereignisse dieser Maitage gingen auf trotzkistisch-faschistische Agents Provocateurs zurück, die, so hieß es, die PUM unterwandert hätten. Die PUM wurde verboten, die Führungsriege festgenommen und Ministerpräsident Largo Caballero, der sich diesem Schritt vehement widersetzte, wie war es möglich, eine Arbeiterpartei ohne jeglichen Beweis eines Fehlverhaltens einfach zu verbieten, wurde zum Rücktritt gezwungen. Juan Negrín, der vielsprachige sozialistische Finanzminister, der den Transfer der spanischen Goldreserven nach Moskau organisiert hatte und den die Kommunisten auf der Suche nach einem ihnen genehmen, überparteilichen Kandidaten bereits angesprochen hatten, wurde Ministerpräsident. Das NKWD ließ Andrés Nin aus Barcelona einfach verschwinden, mutmaßlich auf Geheiß von Alexander Orlow, möglicherweise aber auf Anweisung von Stalin höchstpersönlich, und in ein Verhörzentrum in Alcalá de Henares bringen, wo man ihn zu einem Geständnis zwingen wollte, Militärgeheimnisse an die Nationalisten verraten zu haben. Er weigerte sich. Daraufhin wurde er in ein nahegelegenes Landhaus verbracht, das Hidalgo de Cisnero gehörte, dem Oberkommandierenden der Luftwaffe und Ehemann von Constancia de la Mora, Listons Oaks Vorgesetztem aus dem Propagandaministerium, und zu Tode gefoltert. Wie so viele der Verschollenen auf beiden Seiten des Krieges wurde Nin heimlich in einem nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt. Zuvor zog man in dem Haus, in dem er gestorben war, noch eine groteske Schaunummer ab. Eine Rettungsaktion, gestellt von kostümierten Soldaten mit gefälschten nationalistischen und deutschen Dokumenten und Rangabzeichen, die als Indizien zurückgelassen wurden. Mundo Obrero, die Zeitung der PCE, berichtete kurz darauf, Nin sei von Falangisten befreit worden und befinde sich mittlerweile in Burgos, der damaligen Hauptstadt der Nationalisten. Als Sympathisanten der PUM Graffitis an Mauern kritzelten mit der Frage, wo ist Nin, stand darunter die verleumderische Antwort, in Salamanca, der früheren Hauptstadt der Rebellen, oder Berlin. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 92. Teil. Eine Niemandsland-Produktion, 2018. Literaturhinweis: Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Susanne Held. Nach der Originalausgabe Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung Stuttgart. Er war vom Bildschirm eingeschlafen, Aftershave von Autoreifen flickerten und poppten auf, Aschenbecher auf dem Bauch, träumt er auf dem Sofa vor sich hin, Palmenstrand und Dachausbau im Sinn, wird wach von einem Lied, das einer singt und das er kennt. Das jeder kennt. Durch einen schmalen Augenspalt, da sieht er in schwarz-weiß und alt, Hochöfen und Mietskasernen, Blaumänner und Gaslaternen, rote Fahnen wehen vorm Eisenwerk, darüber drei Akkorde Voice-Over, Und der Refrain geht, wenn dein Arm es will, stehen Räder still, alle Räder still. Man trinkt er aus, sagt zu sich selbst, beim Schlafen gehen, schon klar, Hermann. Doch ohne Streik wird das nicht gehen, wird gar nichts gehen. An Bandschuttrutsche, Packstraße, Computermaus und Rewe-Kasse, in der Kita auf Station, für sauren Apfel Mindestlohn, auf Baugerüst Kommissionierstapler, in Schlange-Kühlhaus und Hotspot-Lager, an Bord des Thunfischfangtrawler auf dem großen Meer. Mitten im Meer. Die Turnschuhmacher von Jakarta, die Näherin im Nildelta, Kumpel in der Mongolei, die Eisengießer von Mumbai, Busfahrer im Knast von Teheran, Wanderarbeiterinnen von Sichuan, das Kupferschmelzkind ohne Geld und Gott auf Elektroschrott, Berge von Schrott. Liegt wach und sieht vor sich, wie alle die zusammenstehen im Streik. Denn nur so weiß er, wird es anders gehen, einmal besser gehen. Mittag sitzt er in der Hand, ein Bier beim Fußball, gelbe Wand, allein in Elfis Grillstation und singt You Never Walk Alone. Nach Tardor Talkshow Lotto Tagesthemen labert ein Pfaff vom Glück und danach streben. Die Erntehelfer im Weinberg des Herrn preisen die Herren der Bankenherren. Güterzüge rattern, quietschen, kommt die letzte Straßenbahn zum Stehen. Hermann knipst das Licht aus, denkt, verdammt, das muss doch auch noch anders gehen. Und weiß es längst, denn ohne Streik wird gar nichts gehen. Land. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Endlich ist der Herbst in Barcelona angekommen. Ein leicht frischer, ins Kühle spielender Herbstmittag hier im Zentrum von Barcelona. Früher Nachmittag, kurz vor 2:30. Leichter Regen. Und ich bringe ganz kurz, bevor unser Studiobesuch kommt, eine Meldung, die uns wirklich sehr gefreut hat. Die hat mich zu Hause aufschreien lassen, als ich das im Internet gehört habe. Der Hambacher Forst soll nicht geräumt werden. Es hat einen Rodungsstopp gegeben und das ist wirklich eine Wohltat. Kurz eine Information und dann begrüßen wir unsere Studiogäste. Rodung im Hambacher Forst vorerst gestoppt. Der Wald bleibt erst einmal unberührt. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Münster in einem Eilbeschluss. Der Energiekonzern RWE darf demnach nicht mit den Rodungsarbeiten beginnen, bis über eine Klage des Umweltverbandes BUND entschieden ist. So sollen keine vollendeten, nicht rückgängig zu machenden Tatsachen geschaffen werden, das teilte das Gericht mit. Jahrelang hatten Aktivisten das letzte verbliebene Teilstück des Waldes besetzt. Die Polizei räumte schließlich das Gebiet und entfernte die Baumhäuser der Braunkohlegegner. Der Energiekonzern RWE wollte demnächst mit der Rodung beginnen, um dort nach Braunkohle zu baggern. Also mir persönlich geht es hauptsächlich um den Klimaschutz und da ist das Wald ein Symbol, dass man jetzt diese Braunkohle, die extrem klimaschädlich ist, nicht weiter einfach so grenzenlos abbaut und dabei alles Mögliche opfert. Also es muss jetzt Schluss sein mit dem Braunkohleabbau und dass der Wald dann bleibt, ist wunderbar. Wir sind gestern Morgen hier angekommen, kurz bevor das Urteil dann kam und dann sind wir da auch im Hammicamp angekommen und dann haben wir uns gestern hier ein bisschen umgeschaut und heute ist halt irgendwie nochmal... Für alle, auch Families und so, ist, glaube ich, einfach super, hier zu sein. Wir kommen aus der Lausitzregion, wo wir auch viele Probleme mit der Braunkohle haben. Und wir haben uns kurzfristig entschlossen, mit 10 Mann hier anzureisen, um die Leute vor Ort zu unterstützen. Und das ist eigentlich noch wichtig, obwohl gestern diese Sätze gefallen sind, dass wir nochmal alle ein Zeichen setzen, dass es auch so bleiben wird, dass der Hambacher Wald stehen bleibt. Heute haben wir Studiogäste hier bei Kontrabande FM. Es ist uns eine Ehre, zwei junge Leute begrüßen zu dürfen. Hallo, stellt euch doch einmal vor. Hallo, also ich bin die Michelle. Ich komme auch aus Deutschland und wohne hier momentan in Barcelona und mache ein Praktikum bei Street Child, einer gemeinnützigen Organisation. Und genau, ich komme aus Fulda und studiere momentan in Passau und das ist jetzt mein Praktikum vom Studium. Und was studierst du genau, Michelle? Also ich studiere European Studies, das heißt verschiedenste Bereiche, die mit Europa zu tun haben. Zum Beispiel habe ich meinen Fokus auf Kultur, insbesondere der französischen Kultur. Und es umfasst aber auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel Politik oder europäisches Recht. Genau, und ich habe noch einen zusätzlichen Fokus auf Medien und Kommunikation gelegt. Das ist toll, da kannst du uns ja nachher beraten, wenn es darum geht, ob die belgische Justiz recht hat oder die spanische oder die Justiz in Münster oder was da im Hambacher Forst geschehen ist. Vielen Dank. Lukas, hallo. Genau, ich bin Lukas. Ich komme aus Seeheim bei Darmstadt, studiere in Wiesbaden und wohne im Moment aber auch gerade in Barcelona, mache auch ein Praktikum bei Street Child. Und genau, ich studiere International Business Administration. Das heißt im Endeffekt BWL mit ein bisschen VWL-Fokus dazu, auf Englisch mit noch einer Fremdsprache dazu, wo ich eben Spanisch genommen habe, weswegen ich auch jetzt gerade hier bin. Das Praktikum ist Teil meines Studiums. Das gehört obligatorisch dazu, dass man ein Praktikum im Ausland macht. Und genau, ich freue mich, hier zu sein. Das ist schön. Dann haben wir noch einen dritten jungen Mann, der sitzt da. Vielleicht stellst du dich mal gerade vor. Hallo. Ja, kleiner Scherz. Hallo Werner, guten Morgen. Guten Tag. Ich heiße weder Michel noch Lukas. Ich heiße Werner. Und ganz so jung bin ich nicht mehr. Relativ. Aber jedenfalls älter als du. Relativ. Alles ist relativ. Gut. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Wie gefällt euch denn Barcelona, diese atemberaubende, pulsierende Großstadt? Ja, also mir gefällt Barcelona bisher super gut. Ich bin total zufrieden. Also ich wohne in Raval und ja, Raval gefällt mir total gut. Gerade, dass es auch so Multikulti ist. Finde es sehr offen, die Leute sind super freundlich. Ja, gefällt mir echt. In welchem Teil vom Raval, in welcher Straße wohnst du, Ich wohne in Carrer des Anjets, also das ist ziemlich nah am, genau, ziemlich nah am Macba, ja. Also am Museum für moderne Kunst und wo auch immer die ganzen Skater davor sind. Da hast du dir eine schöne Gegend ausgesucht. Ja, ich bin sehr zufrieden. Ein Schmuckstück, ja. Und Lukas, du? Ich wohne in San Antoni, aber auch an der Grenze zu Raval. Und habe dort eine super schöne Wohnung gefunden. Finde Barcelona auch, ist einfach eine wunderschöne Stadt, auf jeden Fall. Ich finde es total toll, dass es so nah am Meer ist, weil ich liebe das Meer und ich liebe einfach nur hinzugehen, zu gucken, ich liebe schwimmen zu gehen. Das ist schon echt genial. Toll, wir sagen ja hier, ein Steinwurf vom Meer entfernt. Ne? Was zahlst du denn für deine super schöne Wohnung? Ich habe sehr viel Glück gehabt, weil die Wohnung, das läuft über einen, also über meinen Chef, für einen Bekannten. Deswegen zahle ich recht wenig dafür, dass ich hier unterkommen kann, weil er da auch, also der Bekannte von meinem Chef, quasi auch Twitch halt damit unterstützt, dass Leute hier Praktikum machen und unterkommen können für weniger Geld. Das ist toll. Das ist praktisch so wie eine Art nicht ausgesprochene Subvention. Ne? Das ist so ein schön. Bisschen. Toll. Wie kommt ihr denn mit der Zweisprachigkeit zurecht? Wir haben hier Katalanisch und Spanisch. Ist das für euch ein Problem oder läuft das gut? Michelle? Also in meinem Fall ist es so, dass ich weder das eine noch das andere spreche, von daher macht das nicht so den Unterschied für mich. Genau, also ich spreche zwar gut Französisch und Englisch, Spanisch habe ich vorher noch nichts damit zu tun gehabt, deswegen da habe ich nur so einen kleinen Anfängerkurs gemacht, aber bin da noch nicht so weit mitgekommen. Von daher kann ich zu der Zweisprachigkeit an sich gar nicht so viel sagen, aber für mich ist es natürlich extrem praktisch, dadurch, dass die Stadt generell so international ist, komme ich super gut zurecht und habe da überhaupt keine Probleme. Ah ja, gut. Ja. Mit Französisch und Englisch kommt man ja auch ganz gut durch. Und du, Lukas, wie sieht es bei dir aus? Ich spreche Spanisch, habe aber auch jetzt keine großen Probleme mit Katalan. Das ist so, wenn man es liest, finde ich, geht es eigentlich sehr gut, dass man trotzdem versteht, worum es geht und was so passiert. Wenn Leute mit einem reden, ist es schwieriger, aber im Normalfall kann eigentlich jeder, mit dem ich bisher getroffen habe, kann dann auch auf Spanisch mit mir sprechen. Von daher war das nie ein großes Problem für mich so hier. Es ist ja spannend, das so mitzukriegen, gerade auch spannend mitzukriegen, wie viel Wert und Stolz dahinter steckt, hinter dem Katalan, diese Kultur nochmal einfach genauer und näher kennenzulernen. Sonst hat man das in Deutschland nur sehr, doch recht einseitig, finde ich, in den Nachrichten, wie darüber berichtet wird. Von daher ist das ja spannend, das mal aus eigenen Erfahrungen hier damit zu machen. Seid ihr denn auf einer Demo gewesen, die letzten Tage? Also ich bin, als hier der Unabhängigkeitstag gefeiert wurde, waren wir am Ende, ja, also keine richtige Demo mehr, sondern auch ein Festival schon fast, wo Band spielen, ne? Und so weiter, Kundgebung einfach, um sich das mal anzuschauen. Da war ich auch, ja. Fand es auch sehr interessant, das mal zu sehen, ja. Am 11. September, ne? Genau, genau. Genau. Ja. Ja, und wenn du jetzt also Leute triffst, die dich auf Katalanisch anreden, dann merken die, oder du sagst, ja, können sie nicht vielleicht auch Spanisch reden? Ist es dir schon passiert, dass die dann gesagt haben, nein, Katalan? Nein, also im Normalfall reden mich die allerwenigsten in Katalan an, weil man mir ansieht, dass ich nicht von hier komme. Ich denke, das ist einfach... Du bist ein Giri, sozusagen. Genau, doch größerer deutscher mit blonder Mann. Das ist nochmal, wirkt nicht, als ob man von hier kommt. Und dadurch, dass es hier so international ist, ich werde sogar deutlich öfter auf Englisch als auf Spanisch angesprochen, muss man dazu sagen. Und ja. Ja, das kann einem passieren. Das passiert mir sogar noch sehr oft, dass ich auf Englisch hier, besonders hier im Zentrum, angesprochen werde. Da, wo ich arbeite, nicht. Da wissen die, wer ich bin. Und da geht's mit Katalanisch und Spanisch immer fleißig weiter. Gut, erzählt ein bisschen, wie seid ihr zu Street Child gekommen, Michelle? Ja, also bei mir war das so, dass ich für mein Studium ein Pflichtpraktikum brauche. Und dann habe ich so ein bisschen rumgesucht und ich wollte unheimlich gerne was machen, was ja im Grunde einen positiven Effekt in irgendeinem Sinne hat. Also zum Beispiel jetzt wie bei Street Child eben Kindern zugutekommen, die hilfsbedürftig sind, die zum Beispiel jetzt bei uns in Sierra Leone oder Nepal leben und eben Hilfe benötigen. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und bin auf dieses Praktikum gestoßen und das hat mich sofort angesprochen. Dann habe ich mich auch gleich beworben und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich das Praktikum dann auch bekommen habe und ja, genau. Das ist schön. Und macht dir deine Arbeit denn auch Spaß? Ist es, was du erwartet hast oder ist das jetzt mehr bürokratische Arbeit, die du hier machst oder bist du auch manchmal vor Ort und reist dahin? Also bisher gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Was mir besonders gefällt, ist, dass wir sehr eigenverantwortlich arbeiten können. Also wir bekommen grobe Aufgabenbereiche sozusagen zugeteilt, aber dann können wir auch sehr viel selber entscheiden, wie wir das angehen und sehr viel selber recherchieren. Genau, also die Projekte vor Ort, das ist jetzt, also die anzusehen ist jetzt so nicht integriert in das Praktikum, aber es gibt die Möglichkeit, da im Anschluss sich noch also für das International Volunteer Programm zu bewerben. Vielleicht kannst du kurz das was dazu sagen, ja. Lukas? Genau, das ist nämlich so der Hauptbereich, mit dem ich auch arbeite. Was sehr, sehr spannend ist, also Street Child selber bietet auch Volunteering, also freiwilligen Arbeitsmöglichkeiten im Ausland in den Projekten an. Und das also finde ich super spannend, das ist mein Hauptteil, mit dem ich hier arbeite, auch einer der Gründe, weswegen ich hierher hinkommen wollte. Ich habe selber nach meinem Abitur ein Jahr lang in Kolumbien gelebt und dort als Freiwilliger gearbeitet und glaube, dass das eine super, super spannende Erfahrung ist, die eigentlich jeder mal irgendwo gemacht haben sollte, einen längeren Zeitraum in einem anderen Land zu verbringen und sich einfach damit auseinanderzusetzen, wie andere Menschen leben, wie anders andere Kulturen sein können. Und wo ist das? Ja, dann hast du also in deinem, wenn du mir das erlaubst, in deinem zarten Alter, du bist ja gerade mal 21 oder 22, ne? 25. Fast. 20-something, wie man sagt, 20 irgendwas. Bist du ja schon ganz gut rumgekommen, oder? Kolumbien? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Dann dazu, weil also einer der Gründe, weswegen ich mich auch für Twitter entschieden habe, kommt noch dazu, dass sie eben in Nepal arbeiten. Das fand ich sehr spannend. In Nepal war ich selbst auch schon, habe dort ein kurzes Praktikum gemacht. Was auch in ähnliche Richtung geht, mit Mikrokrediten zu arbeiten, also Kleinkredite, die Leuten eben helfen sollen, einen kleinen Laden aufzubauen, ein Geschäft aufzumachen und sich damit dann nachhaltig selber annähern zu können, ihren Kindern das Schulgeld zu ermöglichen und so weiter. Und genau, von daher finde ich, was Street Child macht, super, super spannend, sehr interessant, konnte mich mit der Idee sehr gut anfreunden und genau, habe mir das nämlich entschieden, hier hinzugehen. Für mich ist es auch Teil obligatorisch meines Studiums, habe ich, glaube ich, schon einmal erwähnt und mich dementsprechend dann an vielen Stellen beworben und sowas und fand das hier einfach am interessantesten für die Arbeit, die man macht. Gerade auch, weil meine Erfahrungen in Kolumbien mit diesem freiwilligen Aufenthalt mich da sehr geprägt haben und ich das jedem nur ans Herz legen kann, sich da mal zu überlegen, ob man nicht mal was Ähnliches machen möchte in einem gerade Entwicklungsländern, gerade sagen hier das mitzukriegen, zu helfen, mal was mit anzupacken, aber vor allen Dingen auch viel für sich selber mitnehmen zu können. Da hast du dann auch ganz gut Spanisch gelernt, oder? In Kolumbien? Ja, da habe ich auch mehr oder weniger all mein Spanisch gelernt. Mhm. Ich war in Chile für ein Semester im Auslandsamt studieren und habe dort eben das dann nochmal verbessert, auf jeden Fall mein Spanisch. Hatte Spanisch auch während meinem Studium Vorlesungen. Aber als ich in Kolumbien ankam, ging das so von 0 auf 100, so in etwa. Ich hatte davor nichts in der Schule oder sowas und bin so mit 3-4 Sätzen Spanisch schon angekommen, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Wenn niemand da ist, mit dem man auf Deutsch oder Englisch reden kann, dann... Hattet ihr eigentlich Lateinisch in der Schule, auf dem Gymnasium? Ja. Ja, dann kann das man hat ja auch Spanisch, geholfen, muss das man hat ganz mir ehrlich geholfen, sagen. Als ich damals... Noch eine Frage, weil du gerade sagst, Entwicklungsländer, sagt man heute immer noch so? Ist das politisch korrekter Terminus? Von Entwicklungsländern zu reden, ja? Ich weiß nicht, ich frage. Nein, das hat ja quasi den Terminus, das ist dritte Weltländer, wollen wir nicht mehr sagen. Das ist quasi abgegeben, weil die Idee ist, wir sind eine Welt, das ist nicht irgendwie ganz andere Welt, wo alles ganz anders ist, sondern das ist ein großes Ding. Aber es sind eben immer noch Länder, die in einer Entwicklung sind und die auch im Normalfall irgendwo ja, an einen anderen Lebensstandard anschließen wollen, den man nebeneinander haben möchte. Und deswegen sagt man schon... Ihr dürft nicht vergessen, ihr habt hier mit zwei Altlinken zu tun, die politisch korrekte Terminologie seit den 70er oder 60ern gelernt haben. Für uns wäre das vielleicht... Wie ist das denn damals? Wir haben gesagt Trikont, ne? Die drei Kontinente meinst du? Ja, das war damals diese Trikont-These. Nee, aber also dass dritte Welt nicht mehr angesagt ist, das habe ich schon mitgekriegt. Aber Entwicklungsländer darf man noch sagen. Genau, das ist das, worauf man ein bisschen gucken muss. Das ist aber dann, da kann man, wenn wir schon von Termini reden, ist, dass wir eigentlich nicht mehr von Entwicklungsarbeit sprechen, sondern von Entwicklungszusammenarbeit. Also keine Entwicklungshilfe mehr. Was wir leisten, das geht um Zusammenarbeit, es geht darum, dass nicht Deutschland sagt, oh, wir sind hier, wir helfen euch, sondern wir wollen das in Zusammenarbeit machen, weil es eben darum geht, dass die Länder sich im Endeffekt ja selber, Hilfe zur Selbsthilfe ist immer die Idee. Was man früher gesagt hat, die erste Welt, also wir, ne, das schließt ja dann praktisch aus, dass wir auch, dass wir noch hier Entwicklungsländer sind. Das ist aber nicht gemeint. Ne? Das ist aber nicht gemeint. Wir können uns ja wieder, so wie es aussieht, zurückentwickeln. Ne? Ja, da gibt's Debatte. Ne? Ja. Wohin entwickeln wir uns? Wollen wir alle diesen Hyperkapitalismus mit prekären Arbeitsverhältnissen und Spekulanten, die uns den Lebensraum klauen, das wäre natürlich eine Fehlentwicklung. Aber gut, das ist eine ganz andere Debatte. Welche Pläne habt ihr denn jetzt für die Zukunft? Ihr seid schon eine ganze Weile hier in Barcelona. Wie lange dauert euer Praktikum, Michelle und Lukas? Also ich bin jetzt seit 2 Monaten hier und mein Praktikum wird, also knapp 2 Monate, und mein Praktikum wird insgesamt 4 Monate dauern. Also bis kurz vor Weihnachten dann. Genau, freue mich jetzt schon auf die 2 Monate, die noch kommen, und auf Weihnachten auf jeden Fall auch, das stimmt. Gut. Ja, was die Zukunft betrifft, also viele hier bei Street Child sind schon in ihrem Master oder Ende des Bachelors. Bei mir ist es so, dass ich noch ein bisschen weiter am Anfang bin. Also ich bin 21 Jahre alt und bin jetzt gerade in der Mitte sozusagen von meinem Studium. Das heißt, bei mir ist es momentan noch recht absehbar, dass ich dann zurück nach Passau komme und erstmal noch weiter studieren werde. Vermutlich noch 3 Semester ungefähr. Und dann werde ich mal schauen, entweder ich werde dann nach dem Bachelor erst nochmal ein bisschen Geld verdienen und reisen, ein bisschen schauen, in welche Richtung es eher noch gehen soll mit dem Master, dann noch ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln, vielleicht noch ein paar Praktika machen, um einfach noch genauer herauszufinden, in welche Richtung es dann weitergeht, und mir dann sehr wahrscheinlich noch einen Master suchen. Und momentan tendiere ich so in die Richtung internationale Kommunikation. Genau, ich habe da jetzt auch kürzlich noch einen Schwerpunkt in meinem Studium draufgelegt auf Kommunikation und ja, weiter Sprachen lernen und viel Erfahrung sammeln auf jeden Fall. Wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Master, dann gehst du nach Madrid zu dieser Universität Juan Carlos. Da werden dir die Master nachgeschmissen. Da brauchst du nicht hingehen, keine Seminare machen, keine Abschlussarbeiten abgeben. Du musst nur in die richtige Partei eintreten, das ist die PP. Ja. Und ein wichtiger Typ sein. Gott. Da wird es ein bisschen schwierig, ich gebe mir Mühe. Lukas, deine Zukunft, liegt die auch so blendend und glänzend vor dir? Also ich muss erstmal meinen Bachelor fertig machen, das kommt dann, wenn Praktikum hier fertig ist. Ich bin auch noch bis Dezember hier und werde dann eben im Januar anfangen, meine These zu schreiben und meine Bachelorarbeit, genau. Und danach muss ich ehrlich gesagt mal schauen. Ich finde das sehr spannend. Ich mag die Arbeit hier sehr gerne. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch in ähnlichen Bereichen dann anzufangen, was zu arbeiten. Das hängt dann eben aber auch immer davon ab, was findet man, wo wird man vielleicht angenommen, was ist so die, was sind die Möglichkeiten, die man hat. Weil gerade in diesem Entwicklungszusammenarbeitsbereich ist die Konkurrenz relativ hoch. Ja. Und es gibt eben viele, sagen, die haben hier Praktika und das Geld ist wenig. Es gibt wenig Möglichkeiten, eingestellt zu werden, weil das geht natürlich alles dann wirklich in die Länder, wo es hingehört. Und das ist auch richtig so. Aber das macht es schwierig, einen guten Job einfach mal so zu finden, direkt nach dem Studium. Das stimmt. Von daher, das werde ich mal schauen, wie das bei mir aussieht. Wenn dem nicht so ist, dann kann auf jeden Fall noch ein Master drangehängt werden. was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und ja, mal gucken. Das heißt, die Organisation Street Child, die ist auch wie so eine Art kleine Kaderschmiede für junge Leute, die dann später in der ganzen Welt arbeiten können, wie ihr, die dann sehr global denken und handeln. Auf jeden Fall. Ja, oder? Auf jeden Fall. Ja, also ich eigentlich alle, wir haben ja hier verschiedene Street Child Branchen sozusagen, die hier im Office zusammenkommen. Also Street Child Deutschland, Schweiz, Italien, Niederlande, Frankreich, Spanien und Dänemark. Und wir haben also alle einen ähnlichen Hintergrund, meistens recht international ausgerichtet, eben interessiert an Entwicklungsarbeit, an anderen Kulturen. Und ja, also ich denke schon, dass viele von uns später auf jeden Fall auch in dem Bereich bleiben wollen und hier eben die Arbeitserfahrung nutzen, um später leichter eben einen wirklichen Job dann eben zu finden nach dem Praktikum, ja. Zum Schluss ein paar Fragen zum Thema Freizeit. Ihr habt jetzt gesagt, ihr arbeitet hier, ihr habt wahrscheinlich 35-Stunden-Job oder sowas. Und was macht ihr denn dann gerne in eurer Freizeit? Barcelona ist ja nun eine Kultur- und Kunstmetropole und auch ein Freizeitpark. Wie verbringt ihr eigentlich eure Freizeit? Seid ihr so die jungen Leute, die dann am Wochenende mit Calimocho durch die Straßen ziehen? Oder wie verbringt ihr eure Freizeit? Also bei mir ist es so, dass ich abends unter der Woche meistens nicht mehr so super viel unternehme, weil ich auch ein bisschen müde bin, aber ja, je nachdem, was sich ergibt, einfach noch mit Freunden gemütlich was trinken gehen oder ja, einfach schön spazieren gehen, durch die kleinen Gassen, alles ein bisschen anschauen. Ja, das mache ich auf jeden Fall gerne und am Wochenende war ich jetzt, in letzter Zeit gab es ja auch viele Fiestas hier in der Umgebung, da bin ich auf jeden Fall immer hin, zu der ganzen Live-Musik und den Konzerten, also das fand ich auch unglaublich toll, weil das, finde ich, ist schon sowas, was man in Spanien noch viel ausgeprägter hat, dass die Leute eben auf die Straßen gehen, feiern, also das gefällt mir auch an der spanischen Kultur zum Beispiel unglaublich gut. Ja, was ich sonst noch mache, ist, in letzter Zeit habe ich öfter mal so Wochenendtrips gemacht, zum Beispiel vorheriges Wochenende war ich in Valencia und jetzt letztes Wochenende in Zaragoza, wo ja auch jetzt die Fiesta ist dieses Wochenende und noch nächste Woche. Genau, und so geht die Zeit dann eigentlich doch schnell rum, ja. Genau, ich finde auch, also es gibt einfach ein super tolles Kulturangebot hier überall. Ich habe gerade letztes Wochenende jetzt war ein Filmwochenende mit verschiedenen Filmen, die eben auch dargestellt wurden in verschiedenen Ecken von Barcelona, wo man die auf jeden Fall sehr spannend war. Es ging vor allen Dingen ums Thema Migranten, wie das so porträtiert wird, die dann auch, die man kostenlos sehen konnte dort, was sehr, sehr spannend war. Die ganzen La Merced, die ganzen Feste, Fiesta de Gracia, die einfach sehr viel war in den letzten Wochen, was sehr viel passiert. Und dazu ist es so, dass ich auch öfter mal Freunde und Bekannte habe, die mich hier gerne besuchen kommen, weil Barcelona auf jeden Fall schon so einen gewissen Reiz hat. Und dann meine Schwester mich besuchen kam, hier zwei Freunde mich besuchen waren und ich auch in den nächsten Wochen nochmal Freunde habe, die mich besuchen kommen werden. Meine Eltern werden vorbeikommen, also ist immer auf jeden Fall was los. Immer was los, gut. So, genau, wie zum Beispiel auch nächstes Wochenende, da machen wir nämlich ein bisschen Kulturangebot von Street Child. Ja, sag mal. Wir haben ein Music Festival, das organisiert wird mit über 20 verschiedenen Bands und Künstlern, die auftreten werden, die alle ehrenamtlich auftreten, weil das Ganze eben für einen guten Zweck geht. Wir sind ja, wie gesagt, eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation, eine Non-Profit und wollen damit eben unseren Projekten helfen, fragen dafür um 5 Euro Eintritt, der eben aber nicht uns dient, sondern direkt an die Projekte weitergeht. Das ist wie eine Spende, die man macht, um dort einfach Künstler vor allen Dingen aus Afrika auftreten, also mit afrikanischen Ursprüngen auftreten sehen zu können. Und dazu gibt es auch noch ein bisschen anderes Programm mit Tanz und Bildern, die gemalt wurden, sowas, was sehr spannend ist. Und wo findet das statt? Genau. Das findet statt im Espai Jove La Fontana in Gracia. Und zwar jetzt kommenden Samstag, also am 13. Oktober um 20 Uhr geht's los. Und ja, es sind auf jeden Fall alle herzlich willkommen. Wir freuen uns auf viele Gäste. Es wird sicher ein schöner Abend mit viel Kulturprogramm, mit afrikanischen Künstlern. Genau. Genau, und für einen guten Zweck. Ja. Lukas, damit ich es nicht vergesse, frage ich dich jetzt gleich so spontan, wenn deine Eltern hierher kommen, können die Skat spielen? Mein Vater auf jeden Fall, meine Mutter bin ich mir nicht sicher. Okay, dann sag ihm, Donnerstagabends in Gracia, da gibt es einen Stammtisch. Ja? Mach ich. Michael, du bist ja Kommunikatorin, du studierst ja auch Kommunikation. Wie findest du denn unser Studio, unser Radioprojekt Kontrabanda und Niemandsland? Hightech. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr interessant, das Studio hier, sehr bunt. Ja, gefällt mir gut. Das Projekt insgesamt finde ich auch toll, vor allem für jemanden wie mich zum Beispiel, der eben mit dem spanischen Radio leider noch nicht so viel anfangen kann, ist dann sowas wie Niemandsland natürlich super. Funktioniert auch alles. Ja. Und ja, also finde ich auf jeden Fall eine tolle Aktion, dass sich hier Leute ehrenamtlich engagieren. Finde ich super, ja. Wir sind schon seit 27 Jahren auf Sendung und wir haben also alle Stürme überstanden, die hier unseren kleinen Sender eigentlich wegblasen wollten und hätten wegblasen können, wenn wir nicht so standhaft gewesen wären die ganzen Jahre über. Jo Mensch, ich danke euch fürs Hiersein. Das ist richtig toll, junge Leute hier zu haben, die uns ihre Perspektive einmal zeigen und auch zu sehen, wie international und wie bunt und wie offen diese Stadt auch ist. Und das gefällt uns. Das kann man nur loben. Dann wünsche ich euch noch schöne 2 Monate im Praktikum. Ihr dürft nicht vergessen, besonders du auch, Michelle, und Lukas, du natürlich auch, wenn ihr Lust habt und ihr habt einen kleinen Beitrag zu irgendeinem Thema, zum Beispiel einen kleinen Beitrag zu dem Festival, zu dem Musikfestival, was nächstes Mal ist, und ihr sagt, gut, wir machen einen kleinen Beitrag und sagen, wie das Festival gelaufen ist, ihr macht vielleicht ein paar Interviews, dann könnt ihr gerne ins Studio kommen, montags von 1 bis 3 und ganz kurz, wenn ihr Lust habt, darüber berichten. Mhm. Ich würde mich freuen. Ja, gerne, klingt super. Dann Dankeschön. Tschüss und alles Gute. Vielen Dank. Ja, danke. Des de Caldes de Montbui, un salut molt cordial als oients d'aquest meravellós programa, Niemandsland, Ràdio Contrabanda, FM 91.4 de Barcelona. So, von etwas ganz Banalem zu einem etwas ernsteren Thema. Obwohl wir manche Lieder vor 20 und mehr Jahren geschrieben haben, verlieren bestimmte Texte nicht an Aktualität. Und im nächsten Song oder den nächsten Song halten wir für deshalb wichtig, weil was gerade passiert in der Ukraine, in Syrien, überall auf der Welt, Flüchtlingslager, Millionen von Menschen auf der Flucht und wir alle lassen uns auf irgendeine Art und Weise von den Politikern instrumentalisieren. Ich meine, es ist nicht das Problem der Politiker, wir sind das Problem und darüber dürfen wir gerne mal nachdenken und dieses Lied darf euch diesen Anstoß geben. Schöne neue Welt. Thank you. Ihr Völker schön, schlagt auf euch ein. Hasst euren Nachbarn, ihr wollt auch unabhängig sein. Tötet euren Bruder, vergewaltigt eure Frauen. Ihr sprecht die gleiche Sprache, doch ihr könnt euch nicht vertrauen, nicht vertrauen. Nicht vertrauen. Schöne neue Welt, unsere Feinde sind wir selbst. So sterben Träume. Schöne neue Welt, unsere Feinde sind wir selbst. So sterben Träume. Der Feind hat kein Gesicht, die Bedrohung sind wir selbst. Also Hass ist einfach dich. Ich hab den Glauben an uns verloren. Vielleicht hab ich nie geglaubt. Habt ihr Scheiße in den Ohren? Ich sag euch, hört endlich auf, hört endlich auf. Hört auf, hört endlich auf. Feinde sind wir selbst, so sterben Träume. Schöne neue Welt, unsere Feinde sind wir selbst, so sterben Träume. Schöne neue Welt, unsere Feinde sind wir selbst, so sterben Träume. Schöne neue Welt, unsere Feinde sind wir selbst. So sterben Träume. Schöne neue Welt, belagerte Städte, ein neues Europa. Ethnischer Hass, ethnischer Hass. Schöne neue Welt. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Danke fürs Zuhören. Kurz vor 14 Uhr hier im Zentrum von Barcelona bei Contrabanda FM, Niemandsland, meine Damen und Herren. Ja, Werner, es regnet ein bisschen, ne? Da kann man ja, sich freuen. Ja, aber fast nicht. Man merkt es kaum. Es nieselt. Ja. Trotzdem, die Straßen werden nass, die Pizzareste werden von den Bordsteinkanten gespült und da freuen wir uns. Wir hatten eingangs kurz davon gesprochen, der Hambacher Forst wird erstmal, die nächsten 2 Jahre zumindest, nicht gerodet. Das hat ein Gericht beschlossen und das war wirklich eine klasse Nachricht. Wir haben uns hier gefreut, wir sind also in die Luft gesprungen vor Freude und haben das gefeiert, ganz ordentlich. Es ist nämlich das Oberverwaltungsgericht Münster, das keine Belege dafür sieht, dass die Rodungen im Hambacher Forst notwendig seien. Der Energiekonzern RWE muss also die Arbeiten deswegen erst einmal stoppen. Dann gab es gleich ein Riesenfest am Samstag, da strömten direkt ungefähr 50.000 Leute in den Forst. Die Demo war vorher auch verboten worden. Das Verbot wurde dann ebenfalls von einem Gericht wieder aufgehoben. Ganz klasse. Der Konzern und die Bezirksregierung Arnsberg als zuständige Behörde hätten nicht durch Tatsachen oder Unterlagen belegt, dass bei einem Rodungsstopp die Energieversorgung bundes- oder landesweit gefährdet sei, hieß es am Freitag in der Begründung des Oberverwaltungsgerichts. Wir hatten ja schon einmal über die Lobbylügen zum Hambacher Forst gesprochen. Da haben Zeugenaussagen und Rechtsgutachten die Behauptungen der Rodungsbefürworter mit tollen Argumenten schon seit Jahren widerlegt. Greenpeace projizierte RWE lügt in großen Buchstaben an einem Kühlraum des Unternehmens und machte damit darauf aufmerksam, dass die vom Energiekonzern geplante Rodung des Hambacher Forsts nicht rechtens ist. Das ist also nichts Neues, denn wenn es um den Braunkohleabbau geht, nehmen es sowohl RWE als auch die nordrhein-westfälische Landesregierung mit der Wahrheit überhaupt nicht genau. Für Außenstehende ist die Linie von Innenminister Herbert Reul, der ist von der CDU, nicht nachvollziehbar. Anfänglich sollten die Aktivisten als gewalttätige Terroristen dargestellt werden. Mit dieser Taktik hat man eigentlich jahrelang versucht, den Widerstand zu diskreditieren und zu kriminalisieren. Mittlerweile aber ist sowohl der Polizei als auch den Bürgern klar geworden, welches Trugbild RWE und dem Unternehmen wohlgesonnene, wir wollen hier auch gleich sagen, gekaufte Politiker gezeichnet haben. Nun hat sich endlich ein Gericht gefunden, ist fast wie hier, dass die Justiz entscheidet mittlerweile, was in der Politik geschieht, weil die Politiker dermaßen lügen und diskreditiert sind und dermaßen dreist ihre Taschen sich gefüllt haben und Lobbyarbeit machen, dass irgendwann ein Gericht kommt und muss sagen, Stopp, Schluss, aus. Ja, wir spenden einen großen Applaus vom Niemandsland an das Oberverwaltungsgericht. Ja, das ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, ne? Mal sehen, ob es am Ende dabei bleibt. Also ich fürchte fast nicht. Ne? Naja, nun sind erstmal 2 Jahre Zeit, um den Widerstand nochmal ganz anders und neu zu organisieren. Und da hat man ja gesehen, da sind die Umweltaktivisten in Deutschland ja eigentlich ganz groß drin, das muss man sagen. 50.000 nach so einem Erfolg, das ist wirklich eine Menge Leute, die trotz aller Widerstände, man hatte nämlich Züge gesperrt und Busse nicht fahren lassen, trotzdem sich bis zum Wald durchgekämpft hatten. Toll. Hoffentlich machen sie weiter in der richtigen Richtung, weil ich habe bei diesen Demonstrationen da auch verdächtige Schilder gesehen von Leuten, die auch demonstriert haben, aber die würde ich eher so in AfD-Nähe rücken, also Heimatschutz und unser Land und solche Sachen, also es hat ein bisschen unangenehm gerochen, ne? Und das sind natürlich nicht die schärfsten Gegner von RWE. Na gut, Heimat ist für viele Linke ein Schimpfwort, das weiß man mittlerweile schon seit Jahrzehnten, aber es gibt Leute, die glauben daran und Heimat, ja, ist wie hier, la nostra terra, das muss man doch irgendwie auch anerkennen mittlerweile, dass man das, was man hat und was schön ist, sei das nun Wald, seien das Wiesen, sei das eine Landschaft, die muss man schützen. Wie man das dann nennt und welches Vokabular, da sollte man vielleicht einen Terminus auf Englisch sagen. Man sollte vielleicht sagen, Homelandscape, Saving the Homelandscape. Dann sind alle einig, dann freuen sich die Linken und sagen, oh, Saving the Homelandscape, das ist ein tolles Wort. Das nehmen wir jetzt und machen da ein progressives Ding draus. Das ist leider die Belastung der deutschen Vokabularsprache durch das Dritte Reich. Die zieht sich bis heute fort. Nennen wir es also Homeland Landscape Saving und dann sind wir alle spaßig dabei und freuen uns und clapping hands. Ja, deutscher Wein oder deutsches Bier beim German Oktoberfest, dann deutscher Wein, deutsche Frauen, deutscher Sang und dann kommt der deutsche Wald und also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Nennen wir ihn einfach German Forest und German Beer, dann hat das keinen Verdacht auf irgendeinen heimtückischen deutschen braunen Hintergrund. Gut. Werden wir wieder ernst. Was hast du noch an Themen auf dem Plan heute? Also brandaktuell, Brasilien gestern waren Wahlen, Präsidentschaftswahlen, und 50 Millionen Brasilianer haben da also abgestimmt. Dieser Thema, der damals lanciert wurde von der vom Kapital, nachdem sie die Dilma Rousseff abgesägt haben, der wollte nicht mehr antreten, und wer jetzt also gewonnen hat, ist dieses rechtsradikale, faschistische Dreckschwein, ein gewisser Jair Bolsonaro, Ex-Militär seines Zeichens. Und er kriegt doch sage und schreibe 46% der Stimmen. Sein nicht gerade Gegenkandidat, aber jedenfalls sein Kontrahent, der am meisten Stimmen bekommen hat, war dann der Nachfolger von Lula, von der PT, von der Arbeiterpartei. Der hat 29% bekommen. Also jetzt wird es einen zweiten Wahlgang geben, Ende Oktober. Und also dieser Typ ist wirklich das allerletzte. Ja, das ist noch schlimmer als der Trump. Ja, also wenn das überhaupt noch geht. Ne? Der will jetzt zum Beispiel, das waren eines seiner Wahlversprechen, alle Brasilianer sollen Zugang zu Waffen haben. Dann selber Militär, schwärmt er also von der über 20 Jahre Militärdiktatur von 64 bis 85. Ne? Von dieser Militärdiktatur schwärmt er und lobt die hoch. Er rechtfertigt die Folter. Er ist frauenfeindlich, noch frauenfeindlicher als Trump. Ich glaube, es war eine Journalistin, zu der er gesagt hat, also dich vergewaltige ich nicht, du verdienst das nicht. Rassistisch bis dort hinaus, ja, also insbesondere gegen Dunkelhäutige, wo eben gerade in Brasilien es eben doch sehr viele Afro-Brasilianer gibt, ne. Da sagt er zum Beispiel, ich bin froh, dass ich meine Kinder so erzogen habe, dass die keinen Umgang mit diesem Gesindel haben. So schwätzt er daher und kriegt 46% der Stimmen. Und auch traurig ist er, dass er gerade von dieser Bevölkerungsgruppe dann auch Unterstützung kriegt. Ne? So bekannte Fußballspieler wie Ronaldinho, Rivaldo und so, die sehen ja auch nicht gerade aus wie Angelsachsen, ja? Die haben auch bei seiner Wahlkampagne mitgemacht und wird eben dann natürlich nicht nur von einem kleinen Mann von der Straße oder noch schlimmer von der kleinen Frau von der Straße unterstützt, sondern eben auch von diesen ganzen protestantischen Kirchen, Sekten, die es da gibt in rauen Massen, Unternehmerverbände, ja, also alle, die stehen dahinter. Und also es ist sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, dass er den zweiten Wahlgang dann auch gewinnt, wenn alle anderen, die seither jetzt nicht ihn gewählt haben, zusammen, auch das würde wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Also genau das Gleiche wie in den USA mit Trump. Es wird Politik gemacht mit Fake News per Twitter, also wie so ein schlechtes Abzugsbild von Trump, dieser Typ. Gut, warten wir ab, den zweiten Wahlgang, aber ja, es sieht nicht gut aus. Wir wissen ja, mit Intrigen und auch mit Lügen hat man Lula in den Knast gekriegt, dann Dilma Rousseff. Und das ist eigentlich wie ein Rachefeldzug, den die brasilianischen rechtsradikalen Eliten gegen die Linke führen. die doch immerhin große Erfolge hatte bei der Armutsbekämpfung, bei der Hungerbekämpfung und die geschafft hat, dem brasilianischen Volk doch den Lebensstandard in den letzten, ja, könnte man sagen, in den letzten 10 Jahren zu erhöhen. Und das muss wieder zurückgeschraubt werden. Ja, und daneben auch dort, ne, wie in Europa auch, ne, die traditionellen Parteien, demokratischen Parteien, ein bisschen rechts, ein bisschen mehr links, ist ja egal, die haben eben überall versagt, ja, die haben, und weil die Leute nicht durchblicken, was dahinter steckt, hinter diesem Versagen, nämlich der Filz mit den Mächtigen, mit den multinationalen Konzernen, mit dem Kapital, sagen wir mal, dann sagen die Leute, ja, da muss jetzt ein starker Mann her. Ja. Und das, wie Orban in Ungarn, überall ist diese Tendenz. Und jetzt haben wir ja letzte Woche kurz angesprochen, hier in Spanien, also diese seitherigen Parteien in der Mitte, sagen wir mal, in Anführungszeichen, das wären die Sozialisten und die PP und die Ciudadanos, ne? Die haben dieses rechte Potenzial, was da ist, aufgesogen, ja, jahrzehntelang. Aber jetzt scheint sich noch weiter rechts von denen eine neue Partei zu situieren. Vox heißen die, ne? Und die haben also gestern in Vista Alegre in Madrid 10.000 Leute zusammen getrommelt. Das war also ein, da wurden spanische Fahnen geschwungen und die Nationalhymne gesungen und also ein wahnsinniges Ambiente. Ja. Dann auch so Typen wie, den ich schon seit Jahren für einen Arschloch halte, der schimpft sich Schriftsteller, Fernando Sánchez Dragó, der gehört auch zu denen. Ja. Und die hatten ja schon in den letzten Jahren, die Partei gibt es erst seit 4 Jahren, ne? Und aber die Mitgliederzahlen sind deutlich angestiegen, ne? Und dann hat eben die Kampagne auch der PP und Ciudadanos gegen die Sozialisten und gegen Podemos, ne, und gegen die nationalistischen Strömungen, hat dann eben diese Konsequenz, dass viele Leute sagen, ja, wie man im Schwabenländle sagen würde, na, gang ich doch gleich zum Schmied und nicht zum Schmiedle. Ne? Und dann haben die also jetzt gestern eine Liste vorgelegt von 100 dringenden Maßnahmen. Da sind dann so Sachen drin wie Selbstverwaltung der Autonomien abschaffen, nicht nur in Katalonien. Das Gesetz zur Gleichstellung von Mann und Frau abschaffen, Recht auf Abtreibung abschaffen, das Gesetz zur Bewältigung der Vergangenheit, La Memoria Historica, abschaffen, separatistische Parteien verbieten, Massenabschiebungen von Immigranten, ganz offen sagen die das so. Ja. Und dann natürlich auch wieder die Parallele zu Bolsonaro und Trump, ne? Spanien muss wieder seine frühere Glanz und Größe bekommen. La Grandeza müssen wir wieder erobern. Stolz auf Spanien zu sein. Die Spanier zuerst. Oder make España great again. Ja, die denken, was die Katalanen können, das können wir auch. Ne? Wir haben genau dasselbe Recht, uns in diesen Rausch zu werfen, in diesen Nationalrausch. Und das ist leider so, die kopieren das jetzt. Die Geschichte einer bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert, die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Vertrau mich, Mann! questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Questo fiore del partigiano morto per la libertà. Niemandsland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les zones. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Montag, der 8. Oktober 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Meldungen. Der Hambacher Forst, der Hambi, ist für die nächsten 2 Jahre zumindest vor der Rodung gerettet worden. Das Oberverwaltungsgericht Münster sieht keine Belege dafür, dass die Rodungen im Hambacher Forst notwendig seien. Wir haben also eine Gerichtsentscheidung, die diesen Wahnsinn gestoppt hat. Es sei nicht gerechtfertigt, durch die Rodung vollendete Tatsachen zu schaffen, die zudem Belange des Gebiets und Artenschutzes unwiderruflich beeinträchtigen könnten, stellte das Gericht fest. Es ging da um seltene Tierarten. Ich glaube, es geht da auch um eine sehr seltene Fledermausart. Die Fledermäuse haben also einen ganzen Wald gerettet. Der Bund hatte argumentiert, dass der Wald mit seinem Bechsteinfledermausvorkommen, Achtung, Bechsteinfledermaus, wir kennen nur den Bechsteinflügel, Vorkommen, die Qualitäten eines europäischen FFH-Schutzgebietes habe und deshalb geschützt werden müsse. Das Gericht erklärte, die Unterlagen dazu umfassten mehrere Kisten. Die Rechtsfragen seien so komplex, dass man sie nicht in einem Eilverfahren beantworten könne. Die Rodung müsse vorerst gestoppt werden, damit keine vollendete, nicht rückgängig zu machende Tatsachen geschaffen würden, so teilte das Gericht mit. Der Energiekonzern RWE will in den nächsten Monaten gut 100 von den bisher verbliebenen 200 Hektar des Waldes für den fortschreitenden Tagebau abholzen. RWE hält die Rodungen in den nächsten Monaten für zwingend erforderlich. Eine vorübergehende Aussetzung der ab Oktober geplanten Abholzung würde die Stromerzeugung in den Kraftwerken in Frage stellen. Wegen des freiwilligen Verzichts auf Rodungen im vergangenen Jahr gäbe es keinen zeitlichen Puffer mehr. Die Rodungssaison läuft von Anfang Oktober bis Ende März, so heißt es. Klimaaktivisten hatten über die Jahre mit ihrer Waldbesetzung gegen die Braunkohle und für den Klimaschutz demonstriert. Immer wieder wurden RWE-Mitarbeiter und Polizisten auch, das muss man auch sagen, von Vermummten mit zum Teil Molotow-Cocktails und mit Steinschleudern angegriffen. RWE wird nicht roden dürfen, das ist ein Erfolg unserer langen Bemühungen. Eine Zäsur in Nordrhein-Westfalen, der Kohleausstieg rückt näher, erklärte Dirk Jansen vom BUND, vom Bund, nach der Verkündung des Urteils. Wir hoffen, einen wichtigen Beitrag für die Befriedung der Region geschaffen zu haben. Gleichzeitig werden wir in unserem Widerstand nicht nachlassen. Eine Meldung aus London. Sklaven gibt es immer noch genug auf der Welt und auch in Europa und auch in den reichen Metropolen unserer ach so freien und tollen westlichen Welt. Britische Polizeibeamte haben nördlich von Carlisle einen 58-Jährigen befreit, der offenbar seit rund 40 Jahren gefangen gehalten und zur Arbeit gezwungen wurde. Er sei in einem Holzverschlag festgehalten worden, in dem sich nur ein Stuhl und ein Bett befunden hätten. Ein 79 Jahre alter Mann wurde unter dem Verdacht moderner Sklaverei festgenommen, während das Opfer medizinisch untersucht und psychologisch betreut wurde. Allein im vergangenen Jahr wurden in Großbritannien nach Angaben der Nationalen Verbrechensagentur mehr, Achtung, als 5000 Opfer moderner Sklaverei entdeckt. Ein Anstieg von 35% gegenüber 2016. Yeah. hören wir jetzt die Katastrophen von der ARD, die 100-Sekunden-Katastrophen, übernommen am heutigen 8. Oktober 2018. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Aufruf des Weltklimarates. In einem Bericht werden rasche und weitreichende Maßnahmen gefordert, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dafür müsse unter anderem der CO2-Ausstoß drastisch gesenkt werden. Sollte das Ziel verfehlt werden, drohten dramatische Folgen für die Erde. Petersburger Dialog in Moskau fortgesetzt. Im Mittelpunkt des Treffens steht das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Die etwa 250 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Kultur sprechen unter anderem über die Annexion der Krim und den Konflikt in der Ostukraine. Rechtspopulist gewinnt erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien. Jair Bolsonaro erhielt gut 46% der Stimmen. Er ist wegen rassistischer und frauenfeindlicher Äußerungen umstritten. Der Kandidat der Arbeiterpartei Haddad kam auf 28%. In 3 Wochen findet eine Stichwahl statt. Vermisster Interpol-Chef wird offenbar in China festgehalten. Die Behörden werfen Mengen Korruption vor. Die internationale Polizeibehörde hatte zuvor eine Rücktrittserklärung ihres Chefs erhalten. Meng war nach der Einreise in sein Heimatland vor gut 2 Wochen verschollen. Schwere Buschbrände in Kalifornien. Nach Behördenangaben brannten bis gestern Nachmittag nahe Sacramento fast 2000 Hektar Land. Starke Winde fachten die Feuer immer wieder an. Vereinzelt soll es zu Evakuierungen gekommen sein. Umliegende Autobahnen seien gesperrt worden. Das Wetter. Vor allem im Süden zunächst Nebel, später verbreitet Sonnenschein. In Küstennähe einige Wolkenfelder. Höchstwerte von 13 bis 23 Grad. Vielen Dank, das waren die Nachrichten in 100 Sekunden von der Tagesschau von der ARD. Wir hatten ja diese Woche, vor wenigen Tagen, den 3. Oktober, letzte Woche, und da ging es ja auch um die Wiedervereinigung. Und da gibt es leider keine tollen Zahlen zu vermelden. Es gibt nämlich eine sehr prekäre Bilanz der Wiedervereinigung. Eine Studie liegt vor. Atypische Beschäftigung, so heißt das heute, in der BRD ist seit 1991 um 74% gestiegen. Seit dem Anschluss der DDR haben sich die Arbeitsverhältnisse in der BRD enorm verschlechtert. Während die Zahl der Normalarbeitsverhältnisse von 1991 bis 2017 um 4,4% abnahm, stieg die Zahl sogenannter atypischer Beschäftigungsverhältnisse wie Befristungen, Teilzeit oder Minijobs drastisch an. Dabei geht es allerdings nach einer Auswertung der Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschel von Die Linke, gibt es deutliche Unterschiede zwischen Ost und West. Ferschel beruft sich auf die Ergebnisse des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes zur Entwicklung von Arbeitsverhältnissen. Demnach gab es 2017 im gesamten Bundesgebiet 33,5 Millionen abhängig beschäftigte Menschen, 6,6% mehr als 1991. Davon arbeiteten 25,7 Millionen Deutsche in regulären Vollzeitarbeitsverhältnissen oder in Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden. Das waren 4,4% weniger als 1991. Es gibt wenig Grund zum Feiern. 28 Jahre nach der Wiedervereinigung verläuft die Spaltung der Gesellschaft zwischen oben und unten, zwischen arm und reich, sagt Ferschel zur AfB. Daher seien von der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse im Grundsatz sowohl die Menschen in Ost- wie auch in Westdeutschland betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Maße. Die Zahl der atypisch Beschäftigten stieg zwischen 1991 und 2017 um 74% auf 7,7 Millionen. Davon waren 2,5 Millionen Menschen befristet beschäftigt. 4,7 Millionen Menschen arbeiteten in Teilzeit weniger als 20 Stunden pro Woche, was einen Anstieg um 87,4% entspricht. Kaum angeschlossen wurden in den ostdeutschen Bundesländern binnen eines Jahres 1 Million Arbeitsplätze vernichtet. Gegen 1991 7.852.000 Werktätige einer Beschäftigung nach, waren es 1992 nur noch 6,8 Millionen. Seither stagniert die Zahl der abhängig Beschäftigten im Osten bei rund 6 Millionen. Die Wiedervereinigung habe insgesamt der neoliberalen Deregulierung von Arbeit Aufschwung verliehen, kritisiert Ferschel. Dies habe die Ostdeutschen bereits Anfang der 1990er Jahre hart getroffen, aber auch den Westen nicht verschont. Ferschel forderte eine soziale und beschäftigungspolitische Wende, um die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Tja, ein Wort in Gottes Ohr. Ja. Ich meine, dass diese Tendenz da nach der Wiedervereinigung, das hat man ja relativ schnell gesehen, dass es nicht vorangeht, fast im Gegenteil, nicht vorangeht in Bezug auf die blühenden Gärten im Osten, die der Kohl versprochen hat, und jetzt diese Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, zunehmendes Prekariat, Arbeitslosigkeit. Ich meine, und dann kommt natürlich vor 10 Jahren noch die Krise in Anführungszeichen dazu, wird ja immer noch als Krise bezeichnet. Und das ist jetzt 10 Jahre her, also, und inzwischen gibt's Tausende von Ökonomen, die nach Beginn dieser letzten Krise dann zwingend nachgewiesen haben, dass es so und warum es so kommen musste. Ne? Aber es gibt nur ganz, ganz wenige, die das haben kommen sehen, ja, die schon vorher gesagt haben, dass diese Krise stattfinden wird. Und der bekannteste vielleicht von dieser Gruppe von Ökonomen ist Nouriel Roubini. Der ist Wirtschaftsprofessor in New York und hat eben schon damals vor Beginn der Krise gesagt, warum das jetzt passieren muss mit diesen Subprime-Hypotheken. Und also jetzt hat er sich wieder zu Wort gemeldet, gerade letzte Woche, und er sagt, 2020 wird die nächste Krise stattfinden, und zwar wieder weltweit. Ja. Und begründet das mit, dass also in USA unter Obama und auch schon und noch mehr unter Trump die Wirtschaft unterstützt wurde mit so Anreizen, nennen die das ja, also insbesondere Steuererleichterungen für die Firmen. Und die auch für die Reichen. Und er sagt, das lässt sich einfach finanziell nicht mehr weiter machen. Ja, der Haushalt bricht zusammen. Also deshalb, sagt er, wird das Wirtschaftswachstum in den USA runtergehen von 3% und relativ schnell. Dazu kommt Inflation, dann die Handelskriege, die jetzt Trump angefangen hat mit China und mit Europa, bewirken das auch, weniger Wachstum und natürlich auch die Angst der Leute, die das dann kommen sehen, sparen und nicht mehr konsumieren, weniger kaufen. Auch die Trumpsche Einwanderungspolitik sagt, wir brauchen diese Leute zum Arbeiten. Auch das wirkt in diese Richtung. Dann auch sagt er auch, das Anwachsen dieser rechtspopulistischen, rechtsradikalen Parteien, die besonders in Europa eben auch die Europäische Union sprengen wollen, Brexit und diese Sachen. Die Börse generell auf der ganzen Welt, nicht nur in den USA, auch in Europa und in Japan, die haben also, man vergleicht da immer, was die Aktie kostet und was sie an Gewinn abwirft, die Dividenden. Und das liegt inzwischen 50% über dem historischen Durchschnitt. Also ganz klares Anzeichen dafür, dass einfach dieses irreal zirkulierende Finanzkapital total überbewertet ist. auf dem Immobilienmarkt sieht es gleich aus, extrem in die Höhe gegangen, die Preise. Auch hier lässt sich der Kladderadatsch absehen. Und er sagt, es wird sogar noch schlimmer werden als beim letzten Mal, weil die Leute haben ja noch ein bisschen im Kopf die Erfahrung von vor 10 Jahren. Und wenn dann die Nadel sich der Blase nähert, dann werden die überstürzt ihre Immobilien verkaufen, bevor sie noch mehr Wert verlieren. Und am Schluss wirft er noch die Frage aus auf weltweit gibt es ja große staatliche und auch transnationale Institutionen mit Hunderten oder Tausenden von Spezialisten und Analysten und Experten, die Millionenhaushalte zur Verfügung haben, also IWF zum Beispiel, Weltbank und so weiter. Die wissen das alles, aber tun nichts dagegen. Ab und zu wird mal ein Kommuniqué veröffentlicht, was diese Gefahren aufzeigt, aber er sagt, die sitzen da und starren wie das Karnickel auf die Schlange. Tja, und was ist die Antwort darauf? Also ich denke, dass die eben weiter ganz persönliches Interesse auch daran haben, dass die Blase weiter sich aufbläht, weil solange können sie selber dran mitverdienen bis eben zum bitteren Ende. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Themenwechsel. Frau Merkel scheint nun in ihren letzten Zügen als Kanzlerin zu liegen. Der Spiegel schreibt in einem Kommentar von Herrn Markus Feldenkirchen Folgendes. Angela Merkel hatte lange ein gesundes Gespür für Mehrheiten und Stimmungslagen. Und wenn das Bauchgefühl mal nicht eindeutig genug war, bediente sie sich wie kein Kanzler zuvor der Erkenntnisse der Meinungsforschung. Beides half ihr, sich 13 Jahre lang an der Macht zu halten. In dieser Woche aber wurde überdeutlich, dass ihr diese Gabe abhanden gekommen ist. Der Artikel heißt, es ist Zeit und die Kanzlerin sollte ihren Rückzug planen, solange sie noch selber darüber mitbestimmen kann. Das meint Herr Feldkirchen. Sie habe zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, gestand sie nach der geplanten hanebüchenen Beförderung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Das war ein neuer Merkel-Ton. Weniger unbeteiligt, weniger hochmütig, aber ihre Aussage belegte auch, dass ihre Sensoren und ihr Fingerspitzengefühl abgestumpft sind. Es war auch abgehoben, der Unionsfraktion nach 13 Jahren erneut Volker Kauder als Chef aufzudrängen, den Inbegriff des Bräsigen. Alles bleibt, wie es ist. Ich brauche ihn, stellte sie klar. Und warb dann mit dem ebenso typischen wie hilflosen Argument für ihn, dass jetzt der falsche Zeitpunkt für eine Erneuerung sei. Es war der Versuch, die Vergangenheit zu konservieren, doch die Zeit ist längst über sie hinweggegangen. Mach das Massenmedium. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten am heutigen 8. Oktober 2018. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Spanier raus. Ist die erste Meldung. Bei manchen Politikern nimmt die identitäre Hysterie mittlerweile sehr hässliche, besorgniserregende Formen an. Die Ex-Präsidentin des katalanischen Parlaments, eine gewisse Frau Núria de Gispert, twitterte am Donnerstag nach einer Rede der Ciudadans-Chefin Arrimadas, sie fühlt sich sehr schlecht in Katalonien. Sie hat wohl Sehnsucht nach ihrem Dorf. Frau Arrimadas, muss man wissen, die Oppositionsführerin im katalanischen Regionalparlament, stammt aus dem andalusischen Jerez. Sie ist die meistgewählte Politikerin hier in Katalonien, das muss man auch sagen. Dann diese Frau Gispert sagt, wer zwingt sie denn hier zu bleiben? Mit anderen Worten, sie soll in ihr andalusisches Dorf abhauen, Katalonien verlassen. Letztes Jahr schon hatte die Suprematistin des reinrassigen Katalanentums Frau Arrimadas aufgefordert, nach Cádiz zurückzukehren. Thema immer auf die Schnauze. Der von Puigdemont ernannte Präsident Kataloniens, Quim Torra, wurde am Freitag, dem 5.10., von dem Journalisten Antonio Franco in einem Leitartikel, der erschien in El Periódico de Catalunya und der heißt Un niño jugando con pistolas cargadas, mit einem Kind verglichen, das mit geladenen Pistolen spielt. Als Person und Präsident nimmt ihn niemand mehr ernst. Aber viele ducken sich ab und zu, denn die Knarre könnte ja losgehen. Torra rief die linken CDRs und die KUP-Aktivisten am vergangenen Wochenende dazu auf, Druck auf den Straßen zu machen. Auch hielt er die Polizei davon ab, einer aufgepeitschten Menschenmenge den Weg zum Parlament im Ciudadela Park frühzeitig zu versperren. Doch dann ließ er die Parlamentsbesetzer wegknüppeln. Ein grotesker Schachzug eines bizarren politischen Führers. Randale und Aufruhr im Königreich. Die Demonstration anlässlich des ersten Jahrestags zum 1. Oktober 2017, dem Tag des illegalen Referendums zur Abspaltung Kataloniens von Spanien. In dieser Demonstration kam es zu Aufruhr und Randale vor dem katalanischen Regionalparlament im Ciudadela Park. Eine größere Menschenmenge von mehreren hundert, ja, größtenteils jugendlichen Independentistas, angestachelt vom permanenten Republikversprechen ihrer politischen Führer, aus PDCAT, ERC, KUP und so weiter, versuchte das Regionalparlament zu stürmen, zu besetzen. Ihr Präsident Torra, der es vorgezogen hatte, die Demo vorher zu verlassen, hatte die CDRs aber aufgefordert, Druck, Druck und Druck zu machen. Ihr tut gut daran, Druck zu machen, vermeldete der Mann. Auch an der Via Laietana vor dem Kommissariat der spanischen Nationalpolizei hatte sich eine Separatistenmenge versammelt. Besatzer-Rausrufe waren zu hören. Die eine oder andere Klamotte flog in Richtung Polizei, bis dann knüppelfrei kam. Verräterrufe aus den Reihen der Radikalseparatisten von der KUP waren zu hören, an ihren Präsidenten gerichtet. Verweigert den Gehorsam oder trete zurück, war die Parole. Torra und seine Führungsklique, alle Ex-CIO-Leute, die vor noch nicht langer Zeit freudig knüppelfrei gerufen hatten gegen die 15M-Demonstranten, ja, zögerten nun, die von ihnen aufgestachelte Menge wegknüppeln zu lassen, was jedoch am Ende geschah. Wie gesagt, noch einmal, ein groteskes Spektakel. Die Mossos prügeln Torras Freunde weg. Niemand ist von denen zurückgetreten. Tolle Geschichte hier in Katalonien. Ja, zu dieser Geschichte mit dieser Gisper nochmal, wenn die also zu der Anführerin von Ciudadanos sagt, die soll doch nach Andalusien gehen, wo sie her ist. Ich glaube, die ist als Kind dort weggegangen. Ja, natürlich ist diese Arrimadas von Ciudadanos eine unmögliche Frau. Ja, aber der zu sagen, sie soll dorthin gehen und weggehen von Katalonien, also das ist wirklich der Gipfel. Und das ist genau im Grunde, da können die mir erzählen, was sie wollen. Ja, unser Katalanismus ist ja nicht excluyente, sondern inkluyente. Also unser Nationalismus ist ein ganz besonderer, der schließt andere nicht aus. Das ist ein hanebüchener Unsinn, weil in jedem Nationalismus ist das genau angelegt, eben sich als Besseres was zu fühlen als die anderen, die eben jetzt in diesem Fall nicht Katalanen sind. Ja. Und das Gleiche, was die extreme Rechte hier in Spanien macht, wenn sie zum Beispiel den Echenique von Podemos anschießen. Ja. Also da ist permanent dieses Argument, geh doch zurück nach Argentinien. Ja. Und was die repräsentiert, die extreme Rechte, das repräsentieren diese katalanistischen Politiker eben hier auch, ja, das war ja vor Jahren schon der Pujol, ne, und seine Frau sich ausgesprochen gegen die, wie man damals noch gesagt hat, die Zigeuner, ja, der Torra selber gehört auch dazu, und das ist eben das Ding, ja, Nationalismus ist das Übelste vom Übel. Weitere Barcelona-Nachrichten. Wir bringen mal die Probleme der realen Welt. Anwohner der Straße Riera Baixa im Stadtviertel Raval drohten am Montag, ihre Straße für den Verkehr zu sperren. Nicht, weil sie Independentistas sind, sondern aus einem ganz anderen Grund. Sie wollen ihre Straße sperren, wenn die Behörden, Generalitat und Rathaus, nicht 24 Stunden lang Polizeipatrouillen im Viertel einsetzen. Die Unsicherheit durch Gewaltkriminalität im Viertel sei unerträglich, so Santi González von der Bürgerinitiative Acción Riera Baja. Unsere physische Integrität ist in Gefahr, so González. Immer gewalttätiger werden Nachbarn mit Messern bedroht, Läden werden überfallen und Passanten werden auf offener Straße am helllichten Tag, ein Klischee, ausgeraubt. Das passiert in diesen Tagen hier in der Stadt. Dann gibt es eine Touristenmassenstatistik in Barcelona. Weniger Deutsche, aber mehr US-Amerikaner und Briten haben Barcelona im Jahr 2018 besucht, wie jetzt das INE, das Instituto Nacional de Estadística, bekannt gibt. 105.039 Deutsche, das seien 4,8% weniger als im Vorjahreszeitraum, seien in die Stadt Barcelona gekommen. Insgesamt hätten 4,6 Millionen Touristen zwischen Juni und August in Barcelona jeweils 2,61 Nächte verbracht. Thema Notstand. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen das Jugendamt der Generalitat de Catalunya wegen Vernachlässigung ihrer Pflichten eingeleitet. Es geht um die große Zahl an nordafrikanischen minderjährigen Einwanderern, die in den Straßen der Städte vagabundieren, auf Polizeiwachen übernachten und für die es nicht genügend Plätze in den Notaufnahmestellen gibt. Verantwortlich ist für die große Zahl aller allein in diesem Sommer eingetroffenen Jugendlichen 2156 die Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. Das ist die DGAIA, so heißt diese Institution. Menas werden die meist aus dem Maghreb stammenden jungen Männer genannt, Menores no acompañados, unbegleitete Minderjährige. Viele Experten warnen, denn diese jungen Männer sind soziale Zeitbomben. Viele von ihnen landen im Drogenmilieu oder in der Kleinkriminalität. Viele dieser jungen Maghrebiner werden zu Niños de la Cola, auf Deutsch Patex-Schnüffler, Kinder, die mit Plastiktüten vor der Nase durch die Parks torkeln. Man kann sie oft sehen, wenn man durch die Viertel in Barcelona geht. Auch fehlt es neben Schlafstätten an Erziehern mit speziellen Ausbildungen. Denn in den Heimen sind Aggressionen und Schlägereien an der Tagesordnung. Und es fehlen Sprachkenntnisse. Diese Jugendlichen sprechen zu 95% nur Arabisch und können sich mit den Leuten überhaupt nicht verständigen. Bei vielen Erziehern fehlt es also an Sprachkenntnissen. Außerdem wurden die Gehälter dieser Erzieher zum Teil in den letzten Jahren um 20% gesenkt, nach dem Motto, was wollen wir denn mit diesen scheiß Erziehern? So sieht's aus hier in Barcelona. Bullen grüßen Bullen. Zu manchem Applaus und Handschlag kam es am Samstag zwischen Polizisten der Nationalpolizei und Mossos de Squadra, als ca. 4.500 Mossos, schwarz gekleidet im Zentrum von Barcelona, gegen ihre Arbeitsbedingungen protestierten. Auf der Via Laietana vor der Wache der Nationalpolizei applaudierten sie sich gegenseitig hier und da und öfter zu. Die Lage in der katalanischen autonomen Polizei ist seit Wochen angespannt, weil die politische Führung der Separatisten ihre Aufgaben nur schlecht oder gar nicht wahrnehme, so ein Sprecher der Mossos. Und Werner, jetzt weiß ich nicht, ob du davon gehört hast, ein Trick bei einem Juwelenraub hier am Paseo de Gracia. Die Räuber kamen als Rollstuhlfahrer verkleidet. Ich war das. Du warst das. Das war ich. Ja, sag das nicht so laut, sonst haben wir hier gleich die Geo. Rollstuhl rein und abgeräumt. Also die Mossos fahren nach mindestens zwei, Achtung, bewaffneten Männern, Räubern. Das heißt, deine Mutter kann das nicht gewesen sein, die am Samstagmorgen den Juwelierladen Colomer am Paseo de Gracia überfallen haben. Einer der Täter saß im Rollstuhl, was den Ladenbesitzer täuschte. Die gucken nämlich erst aus dem Fenster, wer da klingelt an der Tür, und dann entscheiden sie, ob sie die Person reinlassen. Da saß also ein harmloser Rollstuhlfahrer. Gut, einmal im Geschäft drin, sprang er aus dem Rollstuhl und zückte eine Knarre. Es gab keine Verletzten, der Tresor wurde ausgeraubt. Der Rollstuhl, haben sie den wieder mitgenommen? Das weiß ich nicht. Also man müsste jetzt den Polizeibericht mal einsehen und gucken, ist der Rollstuhl mitgenommen worden? Keine Ahnung, aber naja, es gibt halt Tricks. Ne? Es gibt ja auch den Enkeltrick, den Oma-Trick. Dieser Dschihadist, der hatte sich ja als Frau verkleidet, so unter einem Ganzkörpervermummung und ist dann als Frau aus dem Knast gelaufen und solche Geschichten. Gut, das sind also Tricks wie aus Karl-May-Romanen oder

immer größerer Zeitarmut und sogar systematischem Zeitklau. Alles im Namen der Effizienz und wachsender Profite. In Gefahr sind unsere Freizeit, unsere Demokratie und nicht zuletzt die gute alte Toilettenpause von den Multinationalen zum Zeitdieb Nummer 1 deklariert. Also vielleicht so der Inhalt so wie bei Momo und damals, wo die grauen Herren rumlaufen. Ja. Ja, ich kann gerade eine persönliche Anekdote einflechten von vergangenem Samstag. Ich musste da zu Decathlon mir etwas kaufen, und zwar ich brauchte eine Taschenlampe und stand dann an der Kasse und dachte, huch, bei Decathlon waren ungefähr 20 Kassen und an jeder Kasse saß eine freundliche junge Frau oder ein freundlicher junger Herr und hat uns bedient. Von diesen 20 Kassen sind nur noch 4 geblieben, 16 sind Automaten, wo der Kunde selber die Arbeit machen soll, die vorher die Angestellten gemacht haben. Und es gab 2 Schlangen, eine für die Automaten und eine für die Menschenkassen. Wir haben es also hier mit einer Enthumanisierung der Arbeitswelt zu tun. Und es waren viele Leute, die waren stinksauer. Wir haben uns in die Menschenschlange gestellt. Wir wollten von richtigen Menschen bedient werden. Ich hatte auch keine Lust, meine Ware selber in diesen Scanner einzugeben, dann eine Nummer zu tippen, das Geld da reinzuwerfen, abzubuchen. Diese ganzen Handgriffe, die macht man selber. Und das ist natürlich ein riesiger Zeitdieb. Wir waren stinksauer. Ich habe das der Frau an der Kasse auch gesagt. Und die hat mir wirklich mit einem finsteren Gesicht zugenickt und hat gesagt, ich denke genau wie Sie. Aber sie durfte nicht mehr sagen, denn da sind auch Kameras, die diese Angestellten beobachten. Und wer da etwas gegen die Entscheidungen der Geschäftsführung sagt, der hat es schwer. Also, Zeitdiebe. Ich habe hier den Trailer des Films. Der heißt hier übrigens auf der Seite, die du mir gesagt hast, Time Thieves. Und wir hören einfach mal in den Trailer rein, okay? This is the clock. The time is one. It is one. Le temps est un enjeu majeur dans le capitalisme. Efficiency became a religion. How is it that we became a culture that began to measure life by clock time? Evolution definitely did not endow us with the ability to think rationally about the value of our time. Le consommateur est une main-d'œuvre innombrable, motivée, gratuite. Facebook ist ja erstmal vermeintlich kostenlos. Wir zahlen unseren Daten, wir zahlen mit unserer Zeit. The value comes from the presses and the likes and all of these little tiny movements. You keep refreshing and refreshing and refreshing. We see people fighting for their temporal rights. La líder le está contando el tiempo desde que sale de la línea de producción hasta que llega al baño. Y después vienen los problemas, la humillación como ser humano. Une bonne démocratie, c'est quand même une culture où il y a aussi la possibilité pour chacun d'être dans son rythme. Hallo, ich bin der Meinung, dass alle Niemandsland hören sollten. Denn es ist eine aktuelle und kritische Radiosendung und man kann sehr gut seine Deutschkenntnisse verbessern. Ihr könnt euch auch gut über Kultur, Politik und Geschichte informieren. Und es gibt immer tolle Musik. Jawohl, in Niemandsland. 91.4 FM in Barcelona bei Contrabanda. Beeindruckend, dieser Videotrailer. Man sieht da wirklich Bilder der modernen, ja, könnte man sagen, Hühnerfabrikgesellschaft. Die Menschen sind da wie in diesen modernen Hühnerfabriken in Käfige gezwängt. Ihre Schritte werden vermessen, eingeteilt und in einen Zeittakt gepresst. Sieht gut aus. Und wo kann man den Film sehen? Ja, das weiß ich nicht. Also, wie gesagt, der lief letzte Woche in Deutschland auf Arte, aber der kann jetzt irgendwo auf anderen Kanälen auftauchen oder auch hier in Spanien. Da muss man dann nur ein bisschen aufpassen. Ich habe auch ein Kulturthema heute. Und zwar muss ich wirklich Barcelona loben. Die jungen Leute haben das ja auch getan. Die haben gesagt, tolle Stadt, wir fühlen uns hier wohl. und das muss ja auch ab und zu gesagt werden, unbedingt ansehen, sollten sich alle Kultur- und Kunstinteressierten Hörerinnen und Hörer die folgende Ausstellung, Achtung, die heißt La Luz Negra, das schwarze Licht. Ort ist das CCCB, also das Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Die Ausstellung geht noch bis zum 21. Oktober, man sollte sich also ein bisschen beeilen. Das schwarze Licht, La Luz Negra, handelt von geheimen Traditionen in der Kunst, seit den 50er Jahren. Tradiciones secretas en el arte desde los años 50. Der Ort ist die Calle Montalegre, die kennt man hier. Und wir gehen also die Rampe hinunter in den Keller und von dort geht es dann mit der fantastisch langen Rolltreppe durch das lichtdurchflutete Treppenhaus in den zweiten Stock hoch. Man sollte so anderthalb bis zwei Stunden einplanen, denn es gibt ca. 350 Werke von völlig verschiedenartigen Künstlern und Künstlerinnen zu sehen und zu hören und zu bestaunen, die allein durch die lockere Klammer der Gegenkultur und des psychedelischen Undergrounds zusammengehalten werden. Das Konzept der Ausstellungsmacher ist es, diese Vielfalt von esoterischen, okkulten, magischen, psychedelischen Kunstwerken sichtbar werden zu lassen. Zu sehen sind Bilder, Zeichnungen, Vitrinen mit Büchern, Videoinstallationen, Projektionsräume und sogar Skulpturen oder sogar ein Meditationsraum von ja, so heterogenen Künstlern und Künstlerinnen wie Anthony Tapies, Henri Michaud, Joseph Beuys, Ulla von Brandenburg, William S. Burroughs, Achtung, Rudolf Steiner, Alejandro Jodorowsky, Genesis P. Orridge, den kann ich sehr empfehlen, Sun Ra und viele, viele andere mehr. Man geht von Saal zu Saal und staunt. Vorgestellt werden Kunstkonzepte, die Alchemie und Geheimgesellschaften, Schamanentum und andere Dinge umfassen, verschrobene, freakige Utopien von Aleister Crowley zum Beispiel. Sehr zu bewundern auch die Plattencover, die Aleister Crowley für Rockmusiker gemacht hat, wie zum Beispiel auch für die Stones und für die Beatles. Esoterische Unterströmungen in den Religionen oder politische Gegenwelten, wie etwa die Protestwelt des antirassistischen Musikers Sun Ra. Hingehen und sich inspirieren lassen. Und dann mit dem klaren Wissen wieder hinausgehen aus der Ausstellung, dass es mehr Welten in und zwischen dieser Welt gibt. La Luz Negra im CCCB hier in Barcelona noch bis zum 21. Oktober zu sehen. Rentner und Leute mit Presseausweis kommen umsonst rein. Gut, Werner, letzte Worte. Ja, wo man auch noch hingehen kann, ist natürlich ins Goethe-Institut. Und zwar gibt es da jetzt wieder authentisches Mittwochskino. Das war ja jetzt eine Zeit lang dienstags, aber jetzt ist es wieder mittwochs. Und offenbar auch schon früher, nicht mehr um 20 Uhr, sondern um 19.30 Uhr. Da gibt es jetzt einen neuen Zyklus, der fängt jetzt übermorgen an und läuft dann bis Ende Januar. Der subjektive Faktor, Geschichte am Beispiel individueller Geschichten. Da tauchen dann so Namen auf wie auf der einen Seite Aguirre und Goya und Film von Edgar Reitz auch, Die andere Heimat oder von Andreas Dresens, Als wir träumten, Nackt unter Wölfen, Sophie Scholl, Fritz Bauer, der Staatsanwalt, der da die Nazi-Verbrechen verfolgt hat. In all diesen Geschichten machen die innere Haltung und das persönliche Verhalten den entscheidenden Unterschied, also was man so gemeinhin Zivilcourage nennt. Und es geht jetzt übermorgen los, am Mittwoch, 19.30 Uhr im Goethe-Institut, Aguirre, der Zorn Gottes von Werner Herzog. Also ein Muss, könnte man sagen. Mit Klaus Kinski in der Hauptrolle als Lope de Aguirre. Spielt da nicht auch seine Tochter mit? Die da als Mädchen mit an Bord ist und... Weiß ich jetzt nicht. Gut. Schön. Ja, das war's, Werner. Wir müssen leider raus. Wir haben nur noch 4 Minuten. Dann gehen wir doch einfach raus. Ne? Okay, und kommen dann nächsten Montag wieder, nicht wahr? Jawohl. Tschüss. Ich hoffe, tschüss, Werner. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland. Wir verabschieden uns. Haben Sie eine wunderschöne Woche, eine schöne Herbstwoche, Oktoberwoche. Und bleiben und werden Sie glücklich. Tschüss. Agur.